Zum Hengst sagt die Stute, hör mal, ich blute. Wo denn? Im Schritt. Igittigit. Es tropft da raus. Genug, Schluss, aus. Kurz gesagt, ich menstruiere. Das geht mir ganz schön an die Niere. Es fließt und flutet, strömt und rinnt. Ich bin hier gleich vor Ekel blind. Können wir nicht von was anderem reden? Na gut, es regnet heut in Schweden. Puh, danke. Die Kuh, die lacht, der Bulle flennt, so hat man sich im Stall getrennt. Damit er wieder lächelt bald, zahlt sie ihm etwas Unterhalt.